Abschnitt 3 von Homo Sapiens. Romantrilogie von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 1. Über Bord. Sechstes Kapitel. Wie war ihm nur plötzlich diese Idee gekommen? Ein Weib musste er haben, mitten auf dem Bilde. Lockend, verführerisch. Und von allen Seiten, ja von oben, von unten, strecken sich tausend Hände nach ihr. Tausend Hände schreien, hu, schreien nach ihr. Magere, nervöse Künstlerhände, dicke, fleischige Börsenjobberhände mit großen Ringen. Tausend andere Hände, eine Orgie von verlangenden, begehrlichen Händen. Und sie mit lockenden, geheimnisvollen Blicken. Mikita fieberte. Ja, sofort musste er es malen. Schneller, schneller, sonst fliegt es weg. Und dann kommen die wundersamen Gedanken. Falk ist kein Lump. Verstehst du, Mikita? Falk ist kein Lump. Er schrie es deutlich in sich hinein. Aber plötzlich sah er sie beide staunend und bewundernd sich anschauen. Er sah, wie sich ihre Blicke ineinander wühlten und wie sie dann verlegen lächelten. Und heute bei Iltis. Es wird sicher Tanz geben. Daran hatte er früher nicht gedacht. Tanz. Tanz. Isa liebt den Tanz. Isa ist die geborene Tänzerin. Sie hat nur diese eine Leidenschaft. Er sah sie einmal, wie sie tanzte. Alles brach in ihm. Dieser wüste, bacchantische Aufschwung. Das sollte man malen. Das, lieber Herr Naturalist. Das, wie sich einem die Seele öffnet. Und das verfluchte Fremde herauskriecht, dies Scheußliche, der Othello oder so was ähnliches. Ekelhafte Natur. Warum konnte es ihm niemals selbstverständlich werden, dass sie ihn liebte, lieben musste? Ja, ihn, ihn. Er taugte doch etwas. Wenn auch nur als Künstler. Verdammte Zustände. Da malt so ein lieber Mann drei dumme Schafe auf einem Kartoffelfelde. Oder er malt Kartoffeln auf einem Felde. Oder er malt ein Feld und Weiber sammeln Kartoffeln und er kriegt Geld und die goldene Medaille. Und ich habe die ganze Menschheit gemalt und noch ein Stück darüber, das Unmenschliche, und habe nichts davon. Nichts? Dummer Mikita, hast du nicht gesehen, wie sich der süße Pöbel in Hamburg und Paris und natürlich in Berlin vor Lachen wälzte? Na, das soll nichts sein? Und der Ulk in den fliegenden Blättern? Habe ich nicht etwa dazu die Anregung gegeben? Ich sollte Steuern zahlen. Herrgott, kein Brot zu fressen und Steuern zahlen. Schöne Zustände. Mich wollen Sie pfänden wegen rückstehender Verpflichtungen, die ich an den Staat haben soll? Was ist Staat? Wer ist Staat? Was habe ich damit zu tun? Sind das Ihre Gemälde? Freilich sind es meine. Das ist ein Wert von 40.000 Mark. Warum lachen Sie? Was soll ich nicht lachen? Wer kauft Ihnen die Dinger ab? Nicht einen Pfennig kriegen Sie davor. Leider gibt es nichts zu pfänden bei Ihnen. Na also, teure Isa, bin ich etwa nicht der große Künstler? Er fing an zu malen und grinste. Aber es bohrte in ihm und bohrte. Merkwürdig. Was ist eigentlich an Falk? Ich bin doch auch nicht vom Tisch gefallen wie der kleine Eyolf. Mein Rückenmark ist doch ganz, mein Gehirn hat doch auch Ideen. Haben Sie den Aufsatz geschrieben, Mikita? Freilich habe ich ihn geschrieben, Herr Professor. Hat Ihnen niemand dabei geholfen? Wer sollte mir helfen? Aber ich sehe deutlich fremde Beeinflussung, die sich in aktiver Aggressive auf Ihren Aufsatz äußert. Gut gesprochen, Herr Professor, aber den Aufsatz habe ich selbst geschrieben. Mikita, seien Sie nicht verstockt. Geben Sie doch zu, dass Falk seidene Flicken auf Ihre Filzpantoffeln gesetzt hat. Wo ist Falk? Aber Falk war bei solchen Gelegenheiten nie in der Schule. Er meldete sich krank und schrieb Gedichte zu Hause. Plötzlich wurde Mikita wütend. Das ist doch schändlich, so von Falk zu denken. Malen Sie mir, Herr Liebermann, diese zweite schändliche Seele, wie sie so einem ein Stück Kot ins Gehirn hineinschmeißt. Malen Sie mir das und ich schenke Ihnen alle meine Gemälde frei ins Haus. Und Isa tanzt jetzt mit Falk. Der versteht es. Er fühlte Hass. Falk, teurer Falk, wo ist das Weib, das dir widerstehen kann? Isa tanzt. Isa ist Tänzerin. Hast du jemals an etwas geglaubt? Weißt du, was Glaube ist? Selbstverständlich wusste sie es nicht. Weißt du, wer du bist, Isa? Nein, sie wusste nichts. Du bist dir selbst fremd, Isa? Sie nickte. Und er, dem ein Glaube von 1000 Jahren im Leibe stak, ja, ja, daher hatte er den lächerlichen Wunsch, ein Weib ganz zu besitzen, den Glauben an eine Liebe, die Jahrhunderte überdauert. Er raffte sich auf. Nein, er wird nicht zum Iltis gehen. Nein, nun wird er zusehen, ob er sich nicht bezwingen kann. Ja, hinkommen und dort stehen und zusehen, wie sie in seinen Armen liegt, so eng. Mikita riss sich seinen Arbeitskittel auf. Es wurde ihm schändlich heiß. Dastehen und zusehen. Othello, den Dolch im Gewande. Und Iltis zwinkert mit den Augen und sagt zum Säugling, dem geht Isas Tanz an die Nieren. Eine schmerzhafte Unruhe zerrte an seinem Gehirn. Nein, nicht wieder, das musste er bemeistern können. Hatte er Grund, an Isa zu zweifeln? Nein, nein. Also was wollte er? Seine Unruhe wuchs. Der Schmerz war nicht auszuhalten. Ja, er wird gehen. Er muss doch Isa zeigen, dass er jetzt überlegen ist, dass er das Zweifeln aufgegeben hat. Ja, lustig sein und tanzen. Das kannst du nämlich nicht, lieber Mikita. Du hoppst ja wie ein Pudel in einer Jahrmarktsbude. Und klein bist du auch, kleiner als Isa. Prächtiges Paar. Prächtiges Paar, die beiden. Mikita musste sich setzen. Es war ihm, als hätte man ihm mit der Sense alle Sehnen durchschnitten. Donnerwetter, tut das weh. Mikita, kommen Sie auf einen Augenblick. Was wünschen Sie, Herr Professor? Sehen Sie, Mikita, es ist doch eigentlich unverschämt von Ihnen, ein solch dummes Zeug wie die Apologie zu schreiben. Und hätten Sie wenigstens das Zeug allein geschrieben, aber das hat ja Falk getan. Wie kam es nur, dass er den alten Kerl nicht geohrfeigt hatte? Plötzlich stand er auf. Bin ich denn verrückt geworden? Was will ich von Falk? Was will ich von Isa? Er bekam Angst. Das war ja schon mehr krankhaft. Das wiederholte sich. Das war nicht das erste Mal, wie er von Isa nach der Bretagne fuhr, um Studien zu machen. Ja, Studien, wie man anfängt, Gemütsblödigkeiten zu bekommen. Komischer Mikita. Plötzlich war er in den Zug gestürzt, so in einem Anfall von Tollwut und raste nach Paris, dass er halb verrückt bei Isa ankam. Bist du schon hier? Sie fand ihn entsetzlich komisch. Dass er sich damals nicht in die Erde verkrochen hatte vor Scham. Siehst du, Mikita, er fing an laut mit sich selbst zu sprechen, du bist ein Esel, ein gründlicher Esel. Liebe muss man nehmen, nicht zweifeln, nicht mit den Fingern betasten und ewig herumgehen wie die Katze um den heißen Brei. Nein, nehmen, an sich reißen, stolz, selbstverständlich. Ja, dann geht's, unterjochen, nicht als Geschenk, nicht als Almosen. Nein, mein lieber Mikita, mit Betteln geht's nicht. Na, sie tanzen jetzt. Er fing an zu singen, den einzigen Gassenhauer, den er behalten hatte. Pendant de nos belles, au jardin d'amour, quel beau jour son cours. Herrlich, und die Zeichnung dazu von Steinen im Gil Blas, ein komischer Clown, den das Mädchen so derb abfertigte. Herrlich, herrlich. Pendant de nos belles, j'étais bien fatigué, j'ai vu de colombelles, une pasteur au gué. Und es war doch kein Zweifel. Nein, lieber Mikita, wie schön wäre es eigentlich, wenn du nicht zu zweifeln brauchtest. Nicht wahr, Mikitchen? Gestern in der Droschke. Er stand auf und ging mit hastigen Schritten auf und ab. Sonst fragte sie mich doch, was fehlt dir, Mikita? Sonst streichelte sie mir die Hand. Sonst lehnte sie stumm ihren Kopf an meine Schulter. Gestern nichts, kein Wort. Gute Nacht, Mikita. Goodbye, Fräulein Isa, goodbye. Nun brüllte er in sein Atelier hinein mit kräftiger, selbstverständlich falscher Intonation. Venant de nos belles au jardin d'amour. Siebentes Kapitel. Nein, nein, mein Kind, lass es dir gesagt sein, dass alle Gelehrten Dummköpfe sind. Iltis saß unter einer Gruppe von jungen Leuten und predigte ihnen seine Weltweisheit. Merkwürdig, dass er seine 45 Jahre noch nicht vorgebracht hatte. Falk konnte ihm die zynische Bemerkung von gestern nicht vergessen. Er hatte schon den ganzen Abend Acht gegeben, um eine Gelegenheit zu erhaschen, Iltis ein wenig bloßzustellen. Alle? Ich kenne wenigstens keinen Vernünftigen. Seht nur, das ist bezeichnend für die Herren Professoren. Ich war einmal mit einem Privatdozenten der Geologie zusammen. Er wollte Vermessungen machen. Die Messnadel wollte aber gar nicht in Ruhe kommen. Aha, sagt der kluge Privatdozent, ich habe einen Magneten in der Tasche. Gut, wirf ihn weg, sagte ich. Der Magnet flog weit weg, aber die Messnadel war noch immer unruhig. Du hast wohl ein Taschenmesser bei dir? Ja, richtig, der kluge Mann hatte ein Taschenmesser. Weit flog das Taschenmesser weg, aber die Messnadel war wie verhext. Du stehst wohl auf einer Eisenerzschicht, erlaubte ich mir schüchtern zu bemerken. Kannst du die Schicht nicht wegschmeißen? Nein, das konnte der kluge Mann nicht. Ja, so werden Vermessungen gemacht und natürlich auf die Resultate hin weiß Gott, welche Theorien aufgebaut. Aber ist das auch sicher, dass das Eisenerz die Ursache war? Fragte Falk. Iltis sah ihn erstaunt an. Natürlich. Nun weißt du, mit den Ursachen ist das eine heikle Geschichte. Man kann doch kaum jemals eine Ursache angeben, ohne dass sie nicht falsch wäre. Kannst du mir, um auf dein beliebtes Thema zu kommen, Ursachen für die Inferiorität der Weiber angeben? Du brauchst ja nur ein physiologisches Lehrbuch aufzuschlagen. Die Atmung, nun, diese Beweise sind doch einfach lächerlich. Kinder beiderlei Geschlechtes atmen bis zum 10. Lebensjahr mit dem Bauche und ebenfalls alle Weiber, die kein Korsett kennen, wie die Chinesinnen und Yuma-Weiber. Der kostale Atmungstypus ist künstlich erzeugt, wie man es bei den Weibern der Chickasaw-Indianer verfolgen kann. Das sind die Angaben von Gelehrten, lieber Falk. Die besagen gerade das Gegenteil. Oh nein, diese Angaben sind von unbefangenen Menschen gemacht. Aber auch der zweite Beweis, dass das Weib auf einer niedrigen Entwicklungsstufe stehe, weil es dem Kind in Form und Proportionen ähnelt, ist ganz hinfällig. Er spricht im Gegenteil für das Höherstehen des Weibes. Der kindliche Typus zeigt besonders die wesentlichen Merkmale der menschlichen Spezies, wogegen der Typus des Mannes, morphologisch genommen, ein Hineinwachsen in die Senilität bedeutet. Das ist Metaphysik, lieber Erik. Du bist überhaupt viel zu viel Metaphysiker. Möglich, aber Tatsache ist es, dass du nur durch eine Verwirrung morphologischer Begriffe von höherer und niederer Entwicklung zu deinen Schlüssen gelangt bist. Iltis sah ihn verständnislos an. Das verstehe ich nicht. Das ist auch nicht nötig. Falk suchte Isa mit den Augen. Wozu spreche man überhaupt? Wenn er hergekommen sei, so doch nicht, um sich über Morphologie zu unterhalten. Er wolle tanzen. Und wir wollen Frieden schließen, nicht wahr? Falk trank Iltis freundlich zu. Jemand fing an, einen Walzer zu spielen. Falk ging an Isa heran. Sie stand im Hintergrunde des großen Ateliers. Sie lächelte ihm zu. Nein, das konnte man nicht analysieren, dies saugende Lächeln, als hätte das Halbdunkel, in dem sie stand, geheimnisvoll gelächelt. Tanzen Sie, Fräulein? Es flog wie ein Lichtstreifen über ihr Gesicht. Wollen wir tanzen? Fragte Falk und erbebte. Das Blut schoss ihm, mit jähem Ruck zu Kopfe, als er ihren schlanken Körper an sich drückte. Er kam wie in einen Wirbel, der ihn niederriss. Er fühlte, wie sie zusammenwuchsen, wie sie ein Stück von ihm wurde und er um sich selbst, mit sich selbst, in einen unendlichen Rausch hineinwirbelte. Er sah sie nicht, denn sie war in ihm. Und er zog in sich den Rhythmus und die Linie und den Fluss ihrer Bewegungen und fühlte alles als ein Hin- und Herwogen in seiner Seele, anschwellend und verebbend, leiser und stärker. Und dann plötzlich, ja, ein Gefühl von etwas unendlich Glattem, Kühlendem, einer weichen Spiegelfläche. Er fühlte sie. Sie lehnte ihre Backe an die seine. Ein Jubel stieg in ihm auf und er presste sie heftig an sich. Sie war sein. Er vergaß alles um sich. Die Gesichter der Umstehenden verschwammen in einen fleischroten Streifen, der um ihn wie ein Sonnenring kreiste. Er fühlte nur sich und das Weib, das sein war. Er hörte nicht die Musik. Die Musik war in ihm. Die ganze Welt tönte und jubelte in ihm und kreischte auf in heißem Verlangen. Und er trug sie durch alle Welt, und er war groß und stolz, weil er sie so tragen konnte. Wer war Isa? Wer war Mikita? Nur er allein war da, und sie ein Stück von ihm, das er in den Händen trug. Beide fielen erschöpft auf ein Sofa. Es war laut um sie herum. Erregte, zusammenhanglose Stimmen drangen in sein Ohr, die er nicht verstand, und noch immer sah er den fleischroten Sonnenring um sich kreisen. Er erholte sich. Der rote Nebel schwand, er sah lange, schmale Schwaden von Zigarrenrauch. Sie lag halb auf dem Sofa, atmete heftig, ihre Augen waren geschlossen. Er nahm leise ihre Hand. Sie saßen allein, kein Mensch konnte sie beobachten. Sie erwiderte seinen Druck. Und sie hielten sich fester und fester an den Händen. Sie war ihm so nah, noch näher, noch näher. Ihre Köpfe berührten sich fast. Sie sträubte sich nicht, er fühlte sie, wie sie sich hingab. Er fühlte sie, wie sie sich in sein Herz legte, in das warme Blutbett seines Herzens. Sie löste sich plötzlich los. Herr Falk, erlauben Sie, dass ich Ihnen den ersten deutschen Kunstmäzen, Schermer grinste boshaft, den Mäzen deutscher Rasse von echtem Schrot und Korn vorstelle, Herr Buchenzweig. Herr Buchenzweig verneigte sich sehr tief. Herr Schermer führt mich einigermaßen mit zu viel Aplomb in Ihre Wertegesellschaft hinein. Aber ich darf sagen, dass ich ein großes Interesse an der Kunst habe. Herr Buchenzweig setzte sich hin und machte Pause. Er sah merkwürdig aus, bartlos, das Gesicht etwas aufgedunsen und hatte braunlose Augen. Sehen Sie, Herr Falk, Ihr Buch hat mich in höchstem Maße interessiert und entzückt. Das freut mich. Ja, wissen Sie warum? Herr Buchenzweig interessiert sich ungemein für die Kunst. Schermer gab sich Mühe, seine Betrunkenheit zu verdecken. So, so. Herr Buchenzweig sprach melancholisch und blähte die Unterlippe auf. Wissen Sie, warum? Nach vielen Enttäuschungen bin ich dazu gekommen, in der Kunst Trost zu suchen. Der Säugling kam heran. Na, Herr Falk, haben Sie wieder ein neues Genie entdeckt? Nun, Sie scheinen sich noch nicht entdeckt zu haben, oder sind Sie schon entdeckt? Isa wurde unruhig. Sie horchte zerstreut zu. Wie kam es nur so plötzlich über sie? Wie konnte sie das nur tun, Falk sich so ganz hingeben? Es war doch lächerlich, einem fremden Menschen, den sie gestern erst kennengelernt hatte, zu erlauben, ihr so nahe zu kommen. Sie fühlte Scham und Unruhe, weil sie fühlte, dass der Mann ihr näher stand, als sie sich eingestehen wollte. »Wissen Sie, Herr Buchenzweig«, höhnte Schermer, »sind Sie wirklich der Mensch, der sich für die Kunst interessiert?« Ja, Sie sprechen ja ewig von deutscher Kunst und sonstigen Kisten. So tun Sie doch etwas für die deutsche Kunst. Ja, tun Sie was. Pumpen Sie einem armen deutschen Künstler, wie mir zum Beispiel, 200 Mark. Ja, tun Sie das. Herr Buchenzweig blähte die Unterlippe und steckte die Zeigefinger in die Hosentasche. Er schien alles überhört zu haben und schielte nach Isa hinüber. Wie unangenehm war ihr der Mensch. Aber warum kommt Mikita nicht? Es ist doch schon spät. »Haben Sie überhaupt 200 Mark?« Schermer lachte mit offenem Hohn. »Auf wie viele Markstücke beläuft sich Ihr Millionenvermögen?« Dass der Mensch nicht beleidigt wurde. Isa wurde die Gesellschaft plötzlich widerwärtig. Warum kommt er denn nicht? Was wollte er denn wieder von ihr? Sie fühlte sich müde. Diese beständige Eifersucht. Aber er hatte nur sie allein. Er hatte niemanden außer ihr. Selbstverständlich wird er nicht kommen. Nun sitzt er auf seinem Atelier und quält sich und rast und läuft herum. Sie horchte auf. Falk sprach mit einer so gereizten Betonung. Lassen Sie mich doch mit diesem ewigen Literaturklatsch. Wir haben doch etwas Besseres zu tun, als darüber zu streiten, wem der erste Rang in der deutschen Literatur gebührt. Hauptmann oder Sudermann. Na, na. Der Säugling war sehr indigniert. Es ist doch ein kolossaler Unterschied zwischen den beiden. Aber es fällt mir gar nicht ein, daran zu zweifeln. Ich bin selbst ein Verehrer von Hauptmann. Ich schätze namentlich seine lyrische Produktion. Haben Sie den Prolog von ihm gelesen, den er zur Eröffnung des Deutschen Theaters geschrieben hat? Nein? Das ist die kostbarste Perle unserer zeitgenössischen Lyrik. Hören Sie nur. Und so, wie es uns den Alten doch gelang, in diesem Hause wollen wir die Fahne halten, ob der Straße Marktgebrause. Das Köstlichste haben Sie vergessen, höhnte nun Schermer. Wie heißt es doch nur, das mit den 99 Zwiebelstücken und dem Schimmer von der Wunderflamme und das Ding da, na egal, eine Perle ist es doch. Der Säugling warf Schermer einen verächtlichen Blick zu und sprach dann mit bedeutungsvoller Betonung. Ich weiß nicht, Herr Falk, ob das Ihr Ernst oder Hohn ist, aber bedenken Sie, was dazu gehört, die Weber zu schreiben. Schermer unterbrach ihn heftig. Das macht keinen Eindruck mehr. An Revolte und Totschlagen sind wir vom Lokalanzeiger hergewöhnt. Der Säugling fand, dass es unangenehm sei, sich in der Gesellschaft eines betrunkenen Menschen zu befinden, worauf er eine Menge nicht gerade schmeichelhafter Sachen zu hören bekam. Die Gruppe löste sich auf. Nur Isa und Falk blieben sitzen. Er fühlte sie plötzlich so fremd, so weit weg. Er war sehr gereizt. Selbstverständlich sitzt sie wie auf Nadeln und wartet auf Mikita. Er empfand einen heftigen Schmerz. »Nein, Herr Falk, Mikita wird heute nicht mehr kommen«, sagte sie plötzlich. »Bleiben Sie doch noch hier, er kann jeden Augenblick kommen.« »Nein, nein, er kommt nicht. Ich muss jetzt nach Hause, ich bin so müde. Die Gesellschaft langweilt mich. Ich will nicht länger hier bleiben. Darf ich Sie begleiten?« »Wie Sie wollen.« Falk biss sich in die Lippen. Er sah ihre unruhige Aufregung. »Vielleicht wünschen Sie nicht, dass ich Sie begleite.« »Nein, nein, doch ja. Aber ich muss jetzt nach Hause.« Achtes Kapitel. Sie traten vor die Tür. »Soll ich eine Droschke holen?« »Nein, nein, gehen wir.« Das war doch sehr rücksichtslos von Mikita. Er versprach ihr doch ganz sicher, dass er kommen würde. Warum war er nicht gekommen? Worauf war er denn wieder eifersüchtig? Nein, es war doch zu langweilig. Sie litt darunter. Sie fühlte sich wie gebunden. Sie wagte ja kaum, mit einem Menschen zu sprechen. Fortwährend fühlte sie seine lauernden Augen auf sich ruhen. Und die Geschichte in Frankfurt? Nein, er ging doch zu weit. Er quälte sie zu viel. Konnte er denn nicht die Freude verstehen, plötzlich in einer fremden Stadt einen Landsmann zu finden? Aber er ging ins Nebenzimmer und schrieb Briefe, um seine Wut zu verbergen. Sie gingen durch den Tiergarten. Die laue Märzluft beruhigte sie allmählich. Jetzt würde er ihr selbstverständlich übel nehmen, dass sie ihn nicht stundenlang bei Iltis erwartet hatte. »Können Sie begreifen, Herr Falk, warum Mikita nicht gekommen ist?« »Oh, er wird wohl wieder seine Launen haben.« Im nächsten Augenblick schämte sich Falk. »Er quält sich wohl mit seiner Arbeit. Dann mag er niemanden sehen und am wenigsten in eine Gesellschaft gehen.« Sie schwiegen. Es war so unheimlich still. Ein leises Angstgefühl schlich sich in ihre Seele. »Wie gut, dass er um sie war. Darf ich Ihnen meinen Arm geben?« Sie war ihm fast dankbar. Nun gingen sie langsamer. Sie dachte an den Abend, sie dachte an den Tanz. Aber sie fühlte keine Scham mehr, keine Unruhe. Nein, im Gegenteil, eine weiche, angenehme Empfindung von Wärme. »Warum sind Sie so still?« Ihre Stimme klang weich, beinahe zärtlich. »Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich dachte, dass es Ihnen unangenehm wäre.« »Nein, nein, Sie irren sich. Die Gesellschaft hat mich nur so nervös gemacht. Deswegen wurde ich so unruhig. Ich bin so froh, dass wir weggegangen sind.« Sie hatte ungewohnt herzlich und warm gesprochen. »Ja, sehen Sie, Fräulein Isa.« Falk lächelte still. »Ich hätte eigentlich Grund genug, tief über mich nachzudenken.« Er fühlte, dass sie gespannt aufhorchte. »Sehen Sie, dies Merkwürdige, dies Sonderbare. Sie dürfen mich nicht missverstehen. Ich spreche mit Ihnen darüber wie über ein Rätsel. Ja, ein Geheimnis. Als wäre ein Toter wiedergekommen.« Falk hustete kurz auf. Seine Stimme zitterte ein wenig. »Als ich noch in der Schule war, gefiel mir eine Idee von Plato ungemein. Er hält nämlich das Leben hier auf Erden nur für ein Abbild eines Lebens, das wir schon früher einmal als Ideen durchlebt haben. Unser ganzes Schauen ist nur eine Erinnerung, eine Anamnese dessen, was wir schon früher, bevor wir geboren wurden, geschaut haben. Sehen Sie, damals war mir die Idee lieb wegen ihres poetischen Gehaltes. Und jetzt denke ich beständig an Sie. weil sie sich an mir selbst realisiert hat. Ich erzähle Ihnen diese Tatsache rein objektiv, wie ich gestern über die Unverletzlichkeit der Fakire erzählte. Missverstehen Sie mich nicht. Ich bin Ihnen eigentlich ein wildfremder Mensch. Nein, Sie sind mir nicht fremd. Bin ich das nicht? Wirklich nicht? Sie wissen nicht, wie mich das freut. Ihnen, Ihnen allein möchte ich nicht fremd sein. Sehen Sie, kein Mensch weiß, wie ich bin. Sie hassen mich alle, weil Sie nicht wissen, wo ich zu fassen bin. Sie sind so unsicher mir gegenüber. Nur Ihnen möchte ich meine ganze Seele öffnen. Er stockte. Ob er nicht zu weit gegangen war? Sie erwiderte nichts, sie ließ ihn sprechen. Ja, aber was ich sagen wollte, ja, gestern, seltsam, dass es erst gestern war. Als ich sie gestern sah, kannte ich sie schon längst. Ich muss sie irgendwo gesehen haben. Ich habe sie selbstverständlich niemals gesehen, aber sie waren mir so bekannt. Heute kenne ich sie schon 100 Jahre. Deswegen sage ich Ihnen alles. Ich muss Ihnen alles sagen. Ja, und dann, ich kann mich sonst sehr beherrschen. Aber gestern in der Droschke, da übermannte es mich. Ich musste Ihnen die Hand küssen. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir Ihre Hand nicht entzogen haben. Ich verstehe es nicht. Ich sehe sonst alle Menschen draußen, ja irgendwo weit draußen. Mein Inneres ist jungfräulich. Kein Mensch ist mir nahe gekommen. Aber Sie fühle ich in mir. Jede Ihrer Bewegungen fühle ich an meinen Muskeln niederfließen. Und dann sehe ich die anderen wie einen Feuerring um mich tanzen. Isa war wie gebannt. Sie durfte das nicht hören. Sie fühlte Mikitas Augen auf sich ruhen. Aber diese heiße, leidenschaftliche Sprache, so hatte noch kein Mensch zu ihr gesprochen. Falk überkam ein Taumel. Es war ihm gleichgültig, was er jetzt sprach. Er suchte sich auch nicht mehr zu beherrschen. Er musste zu Ende reden. Es war ihm, als wäre etwas aufgebrochen in seiner Seele und nun stürzte die Glut unaufhaltsam heraus. Ich verlange nichts von Ihnen. Ich weiß, dass ich es nicht verlangen darf. Sie lieben Mikita. Ja, sagte sie hart. Ja, ich weiß es. Ich weiß auch, dass alles, was ich Ihnen sage, dumm ist. Ganz dumm, lächerlich. Aber ich muss es sagen. Das ist das größte Ereignis in meinem Leben. Ich liebte nie. Ich wusste nicht, was Liebe ist. Ich fand sie lächerlich, ein krankhaftes Gefühl, das die Menschheit überwinden müsse. Und nun, mit einem Ruck, war es geboren. In einem Moment, als ich sie sah in dem roten Licht. Als sie mit dieser rätselhaften, verschleierten Stimme zu mir sagten, Sie sind es. Und ihre Stimme war mir so bekannt. Ich wusste, dass sie so gerade so sprechen mussten. Ich erwartete es. Ich wusste auch, dass das Weib, das ich lieben könnte, nur so, wie sie aussehen müsse. Es hat sich alles in meiner Seele ausgelöst. Alles, was mir bis jetzt unbekannt war. Das Tiefste, Intimste. Nein, Herr Falk, sprechen Sie nicht weiter. Ich bitte Sie, tun Sie es nicht. Das schmerzt mich. Das tut mir so weh. Dass Sie durch mich leiden sollen. Ich kann Ihnen ja nichts geben. Ich weiß es, Fräulein Isa. Ich weiß es nur zu gut. Ich verlange nichts. Ich will Ihnen nur das sagen. Sie wissen doch, Herr Falk, dass ich Mikita liebe. Und wenn Sie 1000 Mikitas liebten, müsste ich Ihnen das sagen. Es ist ein Zwang, ein Muss. Plötzlich schwieg er. Was wollte er nur? Er lachte auf. Warum lachen Sie? Nein, Fräulein Isa, ich bin zur Besinnung gekommen. Er wurde ernst und traurig. Er nahm ihre Hand und küsste sie innig. Er fühlte nur das heiße Fieber dieser langen, schmalen Hand. Nehmen Sie es mir nicht übel, ich habe mich vergessen, aber Sie müssen mich verstehen, ich habe in meinem ganzen Leben nicht geliebt, und jetzt strömt dies neue, Unbekannte mit solcher Wucht auf mich ein, dass es mich völlig übermannt. Vergessen Sie es nur, was ich Ihnen sagte. Er lächelte traurig. Ich werde nie mehr so zu Ihnen sprechen, ich werde Sie immer lieben, weil ich es muss. Weil Sie meine Seele sind, weil Sie das Tiefste und Heiligste in mir sind, weil Sie das in mir sind, wodurch ich gerade ich bin und kein anderer. Er küsste ihr wieder die Hand. Wir bleiben Freunde, nicht wahr? Und Sie werden das schöne Bewusstsein haben, dass Sie mein herrlichstes, mein mächtigstes Erlebnis sind, seine Stimme brach. Er küsste ihr nur die Hand. Sie schwieg und presste heftig seine Hand. Falk beruhigte sich. Sie nehmen mir's nicht übel. Nein. Sie bleiben mir Freundin? Ja. Nun schwiegen sie den Rest des Weges. Isas Wohnung gegenüber war ein Restaurant, das noch offen stand. Wir sind jetzt Kameraden, Fräulein Isa. Darf ich Sie bitten, mit mir ein Glas Wein zu trinken? Wir wollen die Kameradschaft besiegeln. Isa zögerte. Sie werden mir dadurch ein großes Glück bereiten. Ich möchte mit Ihnen so unendlich gerne, so Ang Bong Kamerad sprechen. Sie gingen hinein. Falk bestellte Burgunder. Sie waren allein. Das Zimmer war durch eine Portiere abgegrenzt. Ich danke Ihnen, Fräulein Isa. Ich habe nie einen Menschen gehabt. Isa hatte Mikita auf der Zunge, aber sie schwieg. Es war peinlich, seinen Namen auszusprechen. Es wurde Wein gebracht. Sie rauchen? Ja. Isa saß zurückgelehnt auf dem Sofa, rauchte die Zigarette und blies Ringe in die Luft. Das Wohl unserer Kameradschaft. Er sah sie mit so herzlicher Innigkeit an. Ich bin so glücklich, Fräulein Isa. Sie sind so gut zu mir. Und dann, nicht wahr, wir haben nichts voneinander zu verlangen. Wir sind so frei. Er sah wieder dies heiße Glühen um ihre Augen. Nein, er wollte es nicht sehen. Er trank sein Glas hastig aus, füllte es wieder und starrte auf die rote Weinfläche. Er dachte an den Meniskus. Er musste wohl konvex sein. Ja, ja, die Seele ist ein seltsames Rätsel. Schweigen. Kennen Sie Nietzsche? Er sah auf. Ja. Und diese eine Stelle aus Zarathustra? Die Nacht ist tiefer als der Tag gedacht? Sie nickte. Nicht wahr? Er lächelte ihr zu. Die Seele ist auch tiefer, als sie sich in dem blödsinnigen Bewusstsein widerspiegelt. Sie sahen sich an. Ihre Augen vergruben sich ineinander. Wieder sah Falk ins Glas. Ich bin nämlich Psychologe von Fach. Verstehen Sie, von Fach. Das heißt, ich habe Schallgeschwindigkeiten gemessen, die Zeit bestimmt, in der eine Sinneswahrnehmung ins Bewusstsein tritt. Aber von der Liebe habe ich nichts erfahren. Da plötzlich, naja. Jawohl. Er trank. Nein, nein, aus allen diesen Messungen ist nichts rausgekommen. Heute in der Nacht habe ich weit mehr von meiner Seele erfahren, als in den 4, 5 Jahren, die ich in die sogenannte Psychologie vergeudet habe. Ich hatte einen Traum. Er sah auf. Aber langweilen Sie sich nicht? Nein, nein. Sie lachten sich zu. Ja, ich habe heute geträumt, dass ich mit Ihnen eine Reise auf dem Meere machte. Es war finster, ein schwerer, dicker Nebel lag auf dem Schiffe. Ein Nebel, den man bis in den Innenraum hineinfühlte. Schwer wie Blei, beengend, angstschwül. Ich saß mit Ihnen im Salon und sprach. Nein, ich sprach nicht. Es war etwas in meiner Seele, das sprach. Lautlos. Und die Stimme war auch körperlos. Aber Sie verstanden mich. Und dann standen wir auf. Wir wussten es. Ganz genau wussten wir, dass es kommen werde, das Furchtbare. Und es kam. Ein furchtbarer Krach, wie wenn eine Sonne heruntergestürzt wäre. Ein höllisches Angstgebrüll, wie wenn plötzlich Gletschermassen auf die Erde niederrasten. Ein Dampfer hatte sich in den unseren hineingebohrt. Nur wir beide hatten keine Angst. Wir fühlten uns nur. Wir verstanden uns und hielten uns fest an den Händen. Da plötzlich waren sie mir verschwunden. Ich sah mich mit einem Mal auf einem Rettungsboot. Die See warf es bis in den Himmel hinein und dann wirbelte es plötzlich in einen endlosen Abgrund herab. Mir war alles gleichgültig, was mit mir geschah. Nur eine entsetzliche, wahnsinnige Angst, was mit ihnen geschehen sei, zersprengte mir den Schädel. Da auf einmal ich sah, wie der mächtige Dampfer mit einer unerhörten Schnelligkeit untersank. Ich sah nur noch einen ungeheuren Mast aufragen. Und da ganz oben sah ich sie angeklammert. Und im selben Augenblick stürzte ich in das Meer. Ich erfasste sie. Sie lassen sich kraftlos von mir tragen und sie werden so unendlich schwer. Ich konnte mich nicht mehr festhalten. Noch einen Moment und ich musste mit ihnen zusammen ins Meer sinken. Da plötzlich ballte sich der Nebel und die Wolke zu einer Riesengestalt, über den ganzen Himmel weg, grausam, kalt, gleichgültig. Falk lächelte mit einem seltsam verlegenen Lächeln. Es war das Meer und der Himmel. Das war ich und sie. Es war alles das Schicksal, Fräulein Isa. Sie bekam Angst. Er sah sie so unheimlich an. Plötzlich schlug er um. Seltsamer Traum, nicht wahr? Lächelte er. Sie bemühte sich, gleichgültig zu erscheinen und antwortete nicht. Er sah sie eine Weile mit großen Augen an, die fiebrig glühten. Dann sah er wieder in sein Glas. Das war die erste Offenbarung des Schicksals in meinem Leben. Seine Stimme klang monoton, gleichmäßig, mit einer Nuance von selbstverständlicher Nachlässigkeit. Sie reizte sie. Sie hatte etwas unsagbar Hypnotisierendes. Sie musste ihn hören. Ich wusste auch nicht, was Schicksal ist, aber jetzt weiß ich es. Sehen Sie, Fräulein Isa, ich gehe herum, ahnungslos. Ich hielt mein Gehirn so fest in meinen Händen. Es gab kein Gefühl, das ich nicht hätte unterjochen können. Ja. Und nun plötzlich kommen Sie dazwischen. Sie, das seltsame Urbild meiner Seele. Sie, die Idee, die ich schon früher in einem anderen Dasein angeschaut habe. Sie, die eigentlich das ganze Geheimnis meiner Kunst sind. Kennen Sie meine Produktion? Ich liebe Sie über alles. Haben Sie sich selbst darin gefunden? Ja. Nun sehen Sie, ich war so fest und so hart und nun kommen Sie mir in den Weg und mein ganzes Leben wird in dieses eine Erlebnis eingeschlossen. Sie bekommen diese Macht über mich, dass ich an nichts anderes denken kann. Sie werden der Inhalt meines Gehirnes. Nein, Falk, sprechen Sie nicht davon. Ich werde so müde von dem Gedanken, dass Sie sich durch mich unglücklich fühlen sollen. Nein, Fräulein Isa, Sie irren sich. Ich bin glücklich. Sie haben mich zum neuen Menschen gemacht. Sie haben mir einen unerhörten Reichtum gegeben. Ich verlange ja nichts von Ihnen. Ich weiß, dass Sie Mikita lieben. Isa fühlte wieder die Unruhe in sich hochwallen. Sie hatte Mikita ganz vergessen. Nein, sie durfte nicht länger hier sitzen. Sie durfte nichts mehr hören. Sie erhob sich. Nun muss ich gehen. Bleiben Sie noch einen Augenblick. Es war etwas, das sie niederzwang. Aber sie musste an Mikita denken. Die Angst und die Unruhe wuchs. Sie raffte sich auf. Nein, nein, jetzt muss ich gehen. Ich kann nicht länger sitzen. Ich muss jetzt. Ich bin so müde. Falk unterdrückte mühsam ein nervöses Lachen. Ende von Abschnitt 3.